Zum Tag der Sonne gab der kambodschanische Verlag Angkor Thom das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-un. Leiten wir mit dem revolutionären Geist von Baekdu beim Aufbau einer Sportnation eine neue Blütezeit ein, in Broschüre heraus.